134.000 Unterschriften für die Petition gegen Internetsperren, 52.000 für die für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Eingaben beim Petitionsausschuss des Bundestages werden immer beliebter. Rund 18.000 waren es 2008, 1.800 mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Beschwerden oder Bitten richten sich an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. An zweiter Stelle steht das Finanzministerium, sagt die Vorsitzende des Ausschusses, die linken Politikerin Kersten Naumann. Hier erhielt der Ausschuss Eingaben zu Fragen der Entfernungspauschale, aber auch viele angesichts der Entwicklung auf dem Bankensektor. Nach wie vor beschwerten sich auch viele Petentinnen und Petenten über Probleme der Privatinsolvenzverfahren. Und außerdem erreichten den Petitionsausschuss viele Eingaben, in denen sich die Petenten mit Problemen beim Abschluss von Verträgen im Internet und deren Folgen auseinandersetzten. An den Petitionsausschuss kann sich prinzipiell jeder wenden. Das Anliegen muss allerdings immer den Bund betreffen. Streit mit dem Nachbarn um den Gartenzaun rechtfertigt keine Petition. Die Eingabe darf aber persönliche Probleme betreffen. Oft zeige sich dann, dass viele betroffen seien, so Ausschussmitglied Gabriele Lösekrug-Möller von der SPD. Wir haben ein Problem gehabt, wenn jemand keine Lateinkenntnisse hatte, das aber im Studium vorausgesetzt wurde. Wir wissen aber, dass in den neuen Bundesländern Latein viele Jahre überhaupt kein Regelfach war in der Schule, also eine Schlechterstellung. Das Problem wurde an uns herangetragen, wir haben uns gekümmert, das Problem ist gelöst. Rund 2/3 der Deutschen wissen um die Möglichkeit, sich an den Petitionsausschuss zu wenden. Sei es, indem sie eine eigene Eingabe formulieren oder indem sie sich an eine Sammeleingabe anhängen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die heute neben dem Jahresbericht vorgestellt wurde. Die meisten Petitionen reichen ältere, gut gebildete Männer ein. Und nach Angaben des CDU-CSU-Vertreters im Ausschuss, Günter Baumann, kommen die meisten Eingaben aus den neuen Bundesländern und Berlin. Das heißt nicht, dass die Ossis undankbar sind und am meisten meckern, sondern einfach ein Zeichen, es gibt im Osten noch eine Reihe von Problemen, Probleme des Arbeitsmarktes, Probleme von Rentengleichheit. Den meisten Bürgern ist der Studie zufolge wichtig, dass ihr Anliegen ernst genommen wird. Um Schnelligkeit geht es ihnen nicht. Die Ausschussvorsitzende Naumann wies besonders auf ein erfolgreiches Beispiel hin. Die Petition zur Situation der Heimkinder in der Bundesrepublik zwischen 1949 und 1975. Wir haben als Ergebnis erreicht, dass wir jetzt einen runden Tisch haben, an dem Heimkinder, Politiker und die Kirchen über Entschuldigungen und Entschädigungen diskutieren. Seit November 2008 kann eine Petition auch im Internet eingereicht und unterzeichnet werden. Für die dort eingestellten Eingaben gab es seither mehr als 500.000 Unterschriften. Ein Angebot, das sich vor allem auch an junge Beschwerdeführer richtet. Doch ausgerechnet die wünschen sich laut Studie vor allem, dass sie ihre Eingabe auch persönlich vortragen können. Diese Möglichkeit ist bisher nicht vorgesehen.